In der Schweiz hat am vergangenen Sonntag eine ganz große Mehrheit der Wahlberechtigten, das waren über 71%, gegen die Abschaffung der Rundfunkgebühren gestimmt. Doch die Debatte über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland, die hat sich damit ja nicht einfach erledigt. Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue stellte sich im Gespräch heute Vormittag den Fragen der Hörerinnen und Hörer und hat im Anschluss weitere Kommentare bei Facebook beantwortet. Laura Lukas aus unserer Social-Media-Redaktion hat die Live-Session mit Stefan Raue verfolgt. Wie war denn die Stimmung? Kann man das zusammenfassen? Kann man. Die war nämlich unterm Strich ganz gut. Uns haben circa 200 Kommentare erreicht. Viele davon mit konstruktiver Kritik und auch berechtigten Fragen. Natürlich gab es den einen oder anderen, der forderte, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder den Rundfunkbeitrag abzuschaffen. Aber es zeigte sich auch ganz klar, dass der Rundfunkbeitrag vom Grundsatz her akzeptiert wird. Und dass ein Verständnis dafür herrscht, dass öffentlich-rechtliche Angebote allen zugutekommen und natürlich auch Geld kosten müssen. Eine Nutzerin schrieb, das muss sich eine demokratie- und pluralistische Gesellschaft leisten. Das sind eigentlich so Antworten, die man sich wünscht, nicht? Als öffentlich-rechtliches Medium kann man dann sagen, mach mal einen Deckel drauf, alles gut? Ja, nicht ganz. Denn viele empfinden den Rundfunkbeitrag in seiner jetzigen Struktur als ungerecht. Der Nutzer Martin Kraft zum Beispiel schlug vor, den Beitrag am Gehalt zu bemessen. Was so ohne weiteres natürlich nicht möglich ist, wie das dann auch Stefan Raue in seiner Antwort deutlich machte. Allein schon wegen des irren Aufwandes, der damit verbunden wäre. Ich glaube, es ist uns bisher noch nicht gelungen, transparent zu machen, was mit dem Geld der Menschen genau passiert. Auch Mitentscheidungsmöglichkeiten vermissen die Nutzer sehr. Wie sieht es denn nun aus? Gibt es irgendwas, was ausgesagt worden ist über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Naja, der muss vor allen Dingen wesentlich flexibler und personalisiert werden. Also besser abgestimmt auf die Bedürfnisse der Menschen und selbstverständlich auch digital. Wir haben da einen Nutzer, den Thorsten Krechel, der schlug vor, Formate, die im Netz bereits erfolgreich sind, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk einen Platz zu bieten. Wie das ja zum Beispiel bei Funk, dem jungen Content-Netzwerk von ARD und ZDF, bereits gemacht wird. Er schrieb, vielleicht kann man Big Data oder Schwarmintelligenz noch stärker nutzen. Also ich sehe da bei unseren Nutzern auf jeden Fall ein großes Interesse am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber eben auch den ganz deutlichen Wunsch danach, viel stärker mitreden zu können. Da nochmal einhaken, will ich nochmal einhaken. Gibt es denn Mitentscheidungsmöglichkeiten? Naja, eine Idee, die da so kursiert und für die sich Intendant Raue auch schon offen gezeigt hat, ist, die Hörer stärker zu beteiligen. Zum Beispiel in Form eines Hörerbeirates, der dann auch Teil ist des Aufsichtsgremiums in Rundfunkanstalten. Gab es da Reaktionen drauf? Findet man das gut? Es wird einfach ganz deutlich das Gefühl bei den Leuten, dass da etwas über ihren Kopf hinweg geschieht, auf das sie keinen Einfluss nehmen können. Und das macht natürlich unzufrieden. Vielen Dank, unsere Social-Media-Redakteurin Laura Lukas, über die Live-Session mit Stefan Raue, dem Intendanten von Deutschlandradio. Und es ging um die Zukunft und auch das, was ist, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.